deutsche Legionäre, die Bomben, die an der Legion, im Kampf um Freiheit und um Ehre, Soldaten der Nation. Im Kampf sind wir nicht allein und die Freiheit muss für uns im Kampf sein. Ohne Legionäre, ohne im Kampf sind wir nicht allein und die Freiheit muss für uns im Kampf sein. Im Angriff bei Tag und bei Nacht, die Fahne zum Siege getragen und dem Volke der Frieden gebracht. Wir sind deutsche Legionäre, die Bombenkrieger der Legion, im Kampf um Freiheit und um Ehre, Soldaten der Nation. Thank you.